uns in der Not, schützt vor uns gegen Angst und Tod. Bleibe bei uns, guter Gott, guter Gott. Lebensbrot, nähr uns auf dem Weg, der zum neuen Land uns trägt. Führe uns zu guter Gott, guter Gott. Friedensbrot, wer's mit anderen bricht, der wird sanft verhungert nicht. Schenke dich uns, guter Gott, guter Gott.